Ein Brief geht auf die Reise übers Meer. Ich schreib darin, wie gern ich bei dir wär. Es sagt dir jedes Wort, bleib nicht so lange fort. Die Trennung fällt mir so unsagbar schwer. Mit diesem Brief schick ich dir einen Gruß. Ich weiß ja, dass ich tapfer bleiben muss. Du bist ja nicht allein, mein Herz wird bei dir sein und schenkt dir im Gedanken einen Gruß. Glückliche Reise, glückliche Reise. Grüß mir die Liebste, bring sie zurück. Ein Brief geht auf die Reise übers Meer. Ich schreib darin, wie gern ich bei dir wär. Ein Brief geht auf die Reise um die Welt von einem, der dir ewige Treue hält. Glückliche Reise, grüß mir die Liebste, bring sie zurück. Ein Brief geht auf die Reise übers Meer. Ich schreib darin, wie gern ich bei dir wär. Ein Brief geht auf die Reise um die Welt von einem, der dir ewige Treue hält. Von einem, der dir ewige Treue hält.